Hörspielgalerie. Helmut Qualtinger, dessen Todestag sich Ende September zum 10. Mal jährte, war nicht nur einer der großen Kabarettisten Österreichs, er war auch als Schauspieler ein Meister der Stimmenimitation. Eine Probe seiner Meisterschaft gibt er im Hörspiel Bösendorfer des ungarischen Autors Ferenc Karinthy. Helmut Qualtinger spielt in dieser schwarzen Komödie einen Mann, dessen Leidenschaft es ist, mit fremden Menschen ungewöhnliche Telefonspielchen zu veranstalten. Was steht denn heute so in der Zeitung? Aha, Bösendorfer Film. Kreuzzeitig, englische Mechanik in tadellosem Zustand und seriösen Interessenten zu verkaufen. Telefon. Bösendorfer. Bösendorfer Flügel, kreuzzeitig, englische Mechanik, in tadellosem Zustand an seriösen Interessenten zu verkaufen. Telefon. Eins, vier, null, fünf, sechs, null. Ja, Verzeihung, haben Sie ein Klavier annonciert? Ja, einen Bösendorfer. Kreuzzeitig? Kreuzzeitig. Mit englischer Mechanik? Mit englischer Mechanik. Gut erhalten? In tadellosem Zustand. In tadellosem Zustand? Gott sei Dank. Der Klang ist absolut rein und klar. Ein erstklassiger Flügel. Ich verstehe, ein Bösendorfer. Ja, ein Bösendorfer. Und neu gestimmt. Und was verlangen Sie dafür? 5.000. 5.000? Interessieren Sie sich dafür? Ich finde den Preis etwas hoch. Ja? Aber ich sagte Ihnen schon, das ist ein hervorragendes Instrument. Vorkriegsqualität. 5.000? 5.000. Das ist mir zu viel. Bitte, ich habe den Flügel von einem Sachverständigen schätzen lassen. Und er sagte mir, für einen Käufer, der echte Ansprüche an die Qualität des Instrumentes stellt, sei er überaus preiswert. Haben Sie wirklich Interesse dafür? Ginge es nicht etwas billiger? Hören Sie, wenn Sie wirklich daran interessiert sind, warum kommen Sie nicht her und schauen sich den Flügel an? Dann können Sie ihn ja auch ausprobieren. Warum sollen wir telefonisch verhandeln? Leider sind 5.000 viel zu viel für mich. Ich danke schön. Ja. 5.000. Du wirst es noch billiger machen. Bösendorfer. Kreuzzeitig. Hier, Hauptmann Falke, ich rufe an wegen des Klaviers. Ja, Herr Hauptmann, was kann ich für Sie tun? Bitte, gnädige Frau, ich brauche ein Klavier für mein Töchterchen. Ein solides Stück, damit das Kind üben kann. Ich lasse nämlich das Kind Klavier spielen lernen. Es ist ein Bösendorfer mit englischer Mechanik, Herr Hauptmann. Mit Panzerstock, kreuzzeitig, ein tadelloses Instrument. Seit 4 Jahren lernt das Mädchen und wir haben das Klavier bis jetzt nur gemietet. Ah, ja? Sie macht aber so schöne Fortschritte, dass wir uns dachten, zum Namenstag des Kindes, wenn wir ein in jeder Hinsicht ausreichendes Instrument hätten. Das wäre bestimmt geeignet für Ihr Töchterchen, Herr Hauptmann. Es ist im besten Zustand. Ich habe es eben erst stimmen lassen. Wann könnte man das Klavier dann besichtigen? Aber wann es Ihnen passt, Herr Hauptmann. Ich bin immer zu Hause. Wissen Sie, es ist einfach ein Wunder, wie fabelhaft schön das Kind spielen kann. Egal ob Beethoven, Chopin oder... Waldeslust oder den Trauermarsch aus der lustigen Witwe. Sie kennen diese Sachen sicher, gnädige Frau. Ja. Wann wollten Sie denn kommen? Geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Ja, Witwe Krummbiegel, Strohgasse 74. Strohgasse 74, ich habe notiert. Würde Ihnen morgen Vormittag passen? Ja, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Dann sagen wir 11.30 Uhr. Wird mir eine Ehre sein, Herr Hauptmann. Ah, dann ist morgen, gnädige Frau. Ja. Weil ich noch fragen wollte, was kostet denn der Flügel? 5.000. Wie bitte? 5.000. Sie meinen 4.000? Ja, nein, kein Gedanke. 5.000. 5.000 Mark? Ist das Ihr Ernst? Ja, aber ich sagte Ihnen doch, Herr Hauptmann, dass es ein erstklassiges Instrument ist. Ein Bösendorfer mit Panzerstock und englischem Mechanismus. Aber wissen Sie, was ein normales Klavier kostet? Zwischen Klavier und Klavier kann es einen Unterschied wie Tag und Nacht geben. Möglicherweise könnte Ihr Töchterchen auch mit einem Pianino vorlieb nehmen. Oder mit einem billigeren Klavier, wenn Sie nur üben will. Aber wie können Sie für ein gebrauchtes Klavier 5.000 verlangen? Ja, aber Herr Hauptmann, ich sagte Ihnen doch, dass es sich um einen Bösendorfer handelt, um eine ganz besondere Qualität. Sind Sie sich klar darüber, dass Wuchergeschäfte gesetzlich verfolgt werden, aber Herr, laut Paragraf 822 des Strafgesetzbuches? Ja, aber sehr geehrter Herr Hauptmann, Sie müssen schon verstehen, dass ich aus ganz... 14.65? Bitte? Was? Hören Sie. Ja? Was ist los? Ist doch 14.065. Ach, ja, gehen Sie doch aus der Leitung. Hier kommt ein Ferngespräch für... Quatsch. Für mich? Was? 14.065 aus Schrobenhausen. Aha. Ich verbinde mit Schrobenhausen. Ja, bitte. Da haben wir es. Ein Ferngespräch. Womöglich noch wegen des Klaviers. Schweinerei. Genau auf dem dramatischen Höhepunkt. Was zum Teufel braucht man denn in Schrobenhausen ein Klavier? Ein Bösendorfer in Schrobenhausen. Besetzt, er spricht, er schwatzt, er schnattert. Ja, was ist denn los, Schrobenhausen? Kreuzseitig, englische Mechanik, in ausgezeichnetem Zustand, tadellos, eben erst gestimmt, Strohgasse 74, Krummbiegel, Witwe Krummbiegel, Walburger Krummbiegel, Hannelore Krummbiegel. Oh. Schnattert noch immer, schwatzt, plappert. Hey, Schrobenhausen, reicht das nicht? Eine hohe Monatsrechnung wirst du haben. Endlich kein Besetzzeichen mehr. Guten Tag. Haben Sie das Klavier angeboten? Einen Augenblick. Ich rufe die Großmama. Ja, wer spricht denn da? Hier spricht Hansel. Bitte, Großmutti, warten Sie bitte. Ich nehme das Telefon zum Bett. Ich gebe es der Großmama. Hallo? Entschuldigen Sie. Haben Sie noch den Bösendorfer Flügel? Ja, ich weiß eigentlich nicht, was ich sagen soll. Soeben hat mich nämlich ein sehr ernstzunehmender Käufer aus Schrobenhausen angerufen. Und der kommt morgen mit dem Frühschnellzug eigens hierher. Ich bitte Sie, auch ich bin eine ernstzunehmende Käuferin. Und außerdem wäre die Sache sofort perfekt, wenn wir uns einigen sollten. Ja, ich weiß nicht. Der Doktor in Schrobenhausen hat gesagt... Also ist das Klavier verkauft oder ist es nicht verkauft? Nein, zurzeit ist es noch nicht verkauft. Ich muss aber noch einmal sagen, dass der Herr aus Schrobenhausen... Ist es denn für Sie so eilig? Äußerst eilig. Respektive nicht für mich, sondern meinen Schwiegersohn. Ist es ein guter Bösendorfer? Aber was denken Sie? Es ist ein Bösendorfer mit Panzerstock. Englischer Mechanik, kreuzseitig. Tipptopp. Aber der Arzt aus Schrobenhausen hat mich gebeten, dass ich es ihm bis morgen früh, wenn er kommt... Hören Sie, ich weiß nicht, mit wem ich die Ehre habe, aber erlauben Sie mir dennoch einen guten Rat. Ich war 30 Jahre lang Geschäftsfrau und wäre auch heute noch tätig, wenn mich dieses verdammte Asthma nicht ans Bett fesseln würde. Ein Klavier ist dann verkauft, wenn der Preis bezahlt ist. Das können Sie mir glauben, meine Dame. Haben Sie das Restaurant Hofmeier gekannt? In der Glockengasse? Also das hat uns gehört, besser gesagt, meinem seligen Mann. Ja. Und das Klavier interessiert Sie? Ich würde es kaufen, für meinen Schwiegersohn. Ja. Großmutti, ich will ein Butterbrot! Sei ruhig, Hansel. Ich will aber ein Butterbrot haben! Spiel schön weiter, Hansel. Du kriegst dein Butterbrot nachher. Entschuldigen Sie, das war mein Enkel, der Hansel. Kurzum, wenn es Sie nicht stört, wird mein Schwiegersohn Sie noch heute Abend aufsuchen. Ja, wenn es Ihrem Herrn Schwiegersohn nichts ausmacht... Ich bitte Sie, mein Schwiegersohn tut, was ich ihm sage. Ich habe 4 Töchter, 4 Schwiegersöhne und alle tun, was ich sage. Sie wurden so erzogen. Traurig genug, dass ich an alles denken und alles erledigen muss in meinem Alter mit meinem Asthma. Mein Gott. Oma! Sei ruhig, Hansel. Sehen Sie, selbst das Kind überlassen Sie mir. Danken Sie Gott, meine Dame, dass Sie eine Familie und Angehörige haben. Sehen Sie, auch ich bin älter und werde kränker. Aber ich habe niemand. Ich bin allein, ne? Da hilft ja nun auch nichts. Spielt der Herr Schwiegersohn Klavier? Klavier spielt? Mein Schwiegersohn, der Alex? Nichts kann der, gar nichts, geschweige denn Klavier spielen. Ich habe Ihnen eine Wohnung verschafft. Ich habe ihm ein kleines Restaurant gemietet, dank meiner alten Beziehungen. Eine wahre Goldgrube, sage ich Ihnen. Es geht von selber, wenn er nur nichts dagegen tun würde. Aber mein Schwiegersohn, dieser komplette Trottel, der verpatzt alles, was er in die Hand nimmt. Aber ich habe Ihnen eben noch im Herbst, als Sie Hochzeit machten, versprochen, dass Sie auch ein Klavier von mir bekommen, bis die Wohnung fertig ist. Der Neubau einer alten Wohnung, auch das habe ich hier vom Bett aus erledigen müssen. Ich habe den ganzen lieben Tag verhandelt mit den Halunken von Handwerkern. Und jetzt brauchen Sie natürlich sofort das Klavier, ohne das könnten Sie gar nicht einziehen. Ach so, ja. Also die Frau Tochter spielt Klavier. Meine Tochter, die kann Yehudi Menuhin nicht von einer verliebten Katze unterscheiden. Ja, aber wozu braucht sie dann einen bösen... Also hören Sie, meine Mutter, Gott hab sie selig, hat ein Klavier gehabt und ich habe auch eins gehabt. Ich habe 4 Töchter, habe alle 4 verheiratet und alle haben sie ein Klavier von mir bekommen. Jetzt ist die Jüngste dran und ausgerechnet sie soll kein Klavier bekommen. Was für eine Farbe hat der Bösendorfer? Wieso braun? Nussbaum. Das passt ja wunderbar zu den Möbeln. Auch daran muss ich denken, denn mein Schwiegersohn, glauben Sie mir, der schaut was an und 10 Minuten später hat er die Farbe vergessen. So ein blöder, stumpfsinniger Kerl ist das. Und was verlangen Sie für das Klavier? Ich dachte an 5.000. Es ist ganz solide Vorkriegsqualität. Solche Flügel werden heute nicht mehr gebaut. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Das Kind hier macht so viel Krach. Ja. Sei still, Hansel. Was kostet es also? Ich sagte, 5.000 Mark. 5.000? Ein Bösendorfer? Großmutti! Oma! Was ist mit dir, Oma? Hilfe! Die Oma ist in Ohnmacht gefallen! Hilfe! Hallo! Na, das war hübsch aufgebaut. Hübsch, wirkungsvoll. Wir wollen sehen, was noch kommen könnte. Man braucht einen entsprechenden Namen. Mal nachsehen. Wilhelms, Willmann, Wilmut, Willensdorf. Hallo? 140560? Haben Sie das Klavier inseriert? Hallo? Wer spricht? Hören Sie bitte. Hallo? Ja, ich höre. Haben Sie das Klavier inseriert? Entschuldigen Sie, aber können Sie nicht etwas später anrufen? Seien Sie nicht böse, aber jetzt... Diese Nummer stand in der Zeitung, 140560. Bin ich falsch verbunden? Nein, es stimmt schon. Wenn ich Sie aber trotzdem bitten dürfte... Mein Name ist Willensdorf. Ich wiederhole, Gustav von Willensdorf. Sagt Ihnen dieser Name nichts? Nein, entschuldigen Sie. Man pflegt mich im Allgemeinen zu kennen, namentlich in der Branche. In welcher Branche, wenn ich fragen darf? Selbstverständlich in der Musikbranche. Sie haben doch ein Klavier annonciert. Willensdorf. Gustav von Willensdorf. Haben Sie diesen Namen noch nicht gehört? Fragen Sie, wenn Sie wollen, wer der Erste in der Branche ist. Seit 28 Jahren. Klaviere und Pianinos, Willensdorf. Ja, ich glaube es Ihnen, mein Herr. aber es haben sich bereits mehrere Interessenten... Also bitte, meine Damen, Interessenten gibt es jedes Mal genug, aber es gibt nur einen einzigen Willensdorf. Und wenn Willensdorf die Angelegenheit in die Hand nimmt, dann was glauben Sie, wie viele Klaviere habe ich in 28 Jahren verkauft? Nun raten Sie... Aber ich bitte Sie, mein Herr... Dann nennen Sie einfach eine Zahl. Bitte, mein Herr, ich weiß doch überhaupt nicht, was ich sagen soll. Hätte ich vorausgeahnt, wer alles anrufen würde... Und wie viel Aufregung und Scherereien diese ganze Sache bringt, hätte ich vielleicht das Klavier gar nicht erst angeboten. Ja, wieso denn? Ist es denn nicht Ihr Eigentum? Ja, doch, doch, natürlich. Ich habe es als junges Mädchen schon bekommen. Aber ich bin alleinstehend und krank und ich bin auch seit 2 Jahren verwitwet. Und das Klavier steht hier, niemand benutzt es und darum dachte ich... Ach, Sie spielen nicht? Ach, das ist schon sehr lange her. Damals sagte man, ich hätte gar nicht übel gespielt. Seit wir aber unseren armen Sohn verloren haben, da habe ich kein einziges Mal mehr den Deckel aufgemacht. Und es werden bald 25 Jahre her sein. Wir hatten eben keine Lust. Mein Mann hat die schwarze Krawatte nie mehr abgelegt. Und jetzt, da ich auch ihn noch begraben habe, für wen soll ich denn spielen? Sie müssen mich entschuldigen, liebe gnädige Frau. Ich habe sonst nicht die Angewohnheit, mich in anderer Leute Angelegenheit einzumischen. Sie haben aber, verzeihen Sie mir, gnädige Frau, sicherlich Unrecht. Musik ist das reinste und erhabenste Vergnügen. Sie gewährt einem Trost, insbesondere wenn man sie zur eigenen Freude betreibt. Hätten Sie denn für sich selbst Interesse? Nein, nein, nein, nein. Obwohl ich auch selbst spiele, möchte ich es nur für einen meiner Kunden. Ein durchaus ernster, anspruchsvoller Kunde, der ein in jeder Hinsicht tadelloses Musikinstrument verlangt. Ja, es handelt sich um einen Bösendorfer, kreuzseitig mit englischer Mechanik, in hervorragendem Zustand. Soeben habe ich ihn auch stimmen lassen. Und das Äußere, kann man es ansehen? Oh, es ist sehr schön. Friedensqualität und luxuriös ausgestattet. Nussbaum. Hat der Lack Sprünge? Also, um ganz aufrichtig zu sein, hinten, da ist an einer Stelle der Lack abgesprungen. Okay. Nein, nein, nein, das ist nicht viel. Ah. Wie ein Markstück vielleicht. Oh, das ist aber schade. Fällt es sehr auf? Na, wissen Sie, als wir damals umgezogen sind, da haben es die Arbeiter an die Wand im Treppenhaus gedrückt. Die Stelle ist etwas heller. Gestatten Sie mir einen guten Rat. Reiben Sie die Stelle mit ein wenig Schuhcreme ein. Draufschmieren, schön verreiben, dann polieren, wie bei Schuhen auch, und man wird nichts mehr davon sehen. Und was wollen Sie verlangen? Bitte, ich nenne telefonisch keinen Preis. Wenn Sie sich ernsthaft dafür interessieren, dann kommen Sie bitte hierher. Cornelia Krumbiegel, Strohgasse 74, 3. Stock, links. Wir können dann persönlich weiterverhandeln. Krumbiegel? Ja. Verzeihen Sie, gnädige Frau, bitte? War Ihr Herr Gemahl nicht in der Pferdeschlechterei tätig? Nein, keineswegs. Im Schweineschlachthaus vielleicht? Also, Sie denken sicher an einen anderen Krumbiegel. Mein Mann war Kassier beim Zoll. Also, mein Herr, erweisen Sie mir die Ehre, besuchen Sie mich. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Aber, liebe gnädige Frau, ich möchte doch gleich mit dem Käufer zu Ihnen kommen. Wie soll ich ihn um Gottes Willen mitbringen, wenn ich nicht einmal über den Preis unterrichtet bin? Sie wollen mich doch nicht um mein Ansehen bringen. Ich arbeite seit 28 Jahren in der Branche, entschuldigen Sie, aber ich weiß vielleicht doch ein bisschen, wie man einen Klavierverkauf üblicherweise abzuwickeln hat. Mindestens, ich meine, einen... Richtpreis sollten Sie angeben, der als Ausgangspunkt dienen könnte. Aber hier gibt es keinen Ausgangspunkt. Hier wird auch nicht gehandelt, ich bin kein Trödler. 4.000, das ist der erste und zugleich der letzte Preis. Ja, ja. Na ja, natürlich. 4.000. Na ja, wieso? Meinen Sie, es sei zu viel? Für einen Bösendorfer mit englischer Mechanik? Das, im Gegenteil. Wieso? Im Gegenteil. Ich dachte mir, wenn der Flügel wirklich so first class ist, dann könnte man vielleicht auch mehr dafür verlangen. Wozu denn ein so wertvolles, dauerhaftes Stück verschenken, nicht wahr? Aber Das verstehe ich nicht. Sie wollen mehr dafür zahlen, als ich verlange? Ah, nicht ich, bitte ergebenst, sondern der Käufer. Was er über 4.000 zahlt, das können wir unter uns teilen. Es wäre vorteilhaft für Sie und es wäre vorteilhaft für mich. Und für den Kunden ist es auch von Vorteil, letztlich. Er bekommt für sein Geld ein absolut erstklassiges Instrument. Ja, ja. Und wie viel, meinen Sie, könnte man verlangen? Sagen wir 5.000, nachher werden wir dann verrechnen. Ja, und wann würden Sie kommen? Wenn ich den Betreffenden auftreiben kann, dann eventuell noch heute Abend. Ja, bitte, bitte, ich bin zu Hause. Darf ich Sie noch einmal um Ihren Namen bitten? Gustav von Wilsdorf. Wilsdorf? Ich buchstabiere W, nicht V, W wie Wilhelm, I wie Ida, Ludwig Nordpol, Siegfried, Dora, Otto, Richard, Friedrich, zweimal, also zweimal F, ja. Bitte, 2F am Schluss. Also Wilsdorf mit W und 2F am Schluss? Jawohl, mit W am Anfang und 2F am Schluss. Ach, interessant. Eine uralte Familie. Früher gehörte meinem Vorfahren ganz Wilsdorf, samt Wäldern und Ackerland und Schlössern. Ach ja, wissen Sie, also schön, ich lasse mir sofort ein Taxi bestellen und treibe den Kunden auf. Ich nehme Abschied, küsse die Hand. Ja, auf baldiges Wiedersehen. Nicht wahr? Sie ist schon billiger geworden. Kreuzseitig mit Panzerstock, ein Bösendorfer mit englischer Mechanik. Ja, er ist meiner Ansicht nach mehr wert. Hallo? Verzeihen Sie mir, meine Gnädigste, ich bin es wieder, Wilsdorf. Ja. Ich habe etwas vergessen. Sagen Sie mir bitte, gibt es auch einen Schemmel zu dem Bösendorfer? Aber ja, ja natürlich, es gibt einen, daran habe ich gar nicht gedacht. Verstellbar? Ja, so ein runder Stuhl, den kann man höher oder niedriger drehen. Wenn Sie das Klavier verkaufen, wozu dann ein Klavierstuhl, nicht wahr? Ja. Dafür kann man noch separat was erzielen. Oh, es gibt auch einen Notenständer und Noten. Die werde ich ja auch nicht mehr brauchen. Was für Noten, wenn ich fragen darf? Oh, eine ganze Menge. Bach, Beethoven, Liszt, Tschaikowski, Mozart und dann die schöne Helena, die Charlersfürstin, den ganzen Klavierauszug vom Ring. Schubertlieder, Lieder von Hugo Wolf, Straußwalzer, mein Gott. Mein Gott, wenn ich denke, wie viel ich einst gespielt habe. Das ist doch alles sehr wertvoll, bitte sehr. Meiner Ansicht nach können Sie für Klavier, Klavierstuhl, Notenständer, Noten mit Sack und Back, brutto, 6.000 verlangen. Was meinen Sie? Na, vielleicht sogar 7.000. Sehen Sie, und ein Interessent hat bereits 5.000 für zu viel gehalten. Und der versteht sich nicht darauf, der hat ja keine Ahnung von den heutigen Klavierpreisen. Wer war das denn? Ah, das ist schon gut, das ist ja vorbei. Na, glauben Sie, der Betreffende war entweder ein Hochstapler oder aber ein Rindvieh. Ein Original Bösendorfer, wenn er entsprechend erhalten ist. Im ja? Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, wie der Klang ist. Oh, klar, stark und voll. So ganz leicht bewegliche Tasten. Ich will Sie wirklich nicht belästigen, Frau. Sie dürfen mich nicht missverstehen. Nein. Aber im Interesse der Transaktion, ich weiß nicht, ob sich das Klavier in der Nähe des Telefonapparates befindet. Wollen Sie nicht... Aber bitte jetzt nicht böse sein, ja? Nein. Unverschämt betrachten. Würden Sie vielleicht ein oder... zwei Töne anschlagen, mir zuliebe, ja? Es ist doch etwas anderes, wenn ich es schon einmal gehört habe. Nein, also, gut, warten Sie. Ja, ich möchte Sie wirklich nicht inkommodieren. Nein, nur ein paar Anschläge, ich kann es dann schon beurteilen. Denn schließlich mache ich das seit 28 Jahren. Ja, also, Routine. Also, gut, passen Sie auf. Vielleicht können Sie es hören. Moment, ich stelle nur eben mal das Telefon zum Flügel. Haben Sie es gehört? Fantastisch! Fantastisch! Darf ich Sie bitten, es zu wiederholen? Hören Sie? Das ist doch ein Konzertflügel. Es wäre schade, so ein Stück zu verschleudern. Wie meinen Sie das bitte? Ich meine, dass Sie ruhigen Gewissens 10.000 dafür verlangen können. 10.000? Auf meine Verantwortung, keine Mark weniger. Ich erlaube Ihnen einfach nicht, ihn billiger zu verkaufen. Aber merkwürdig. Der Sachverständige hat gesagt, ich... Sachverständige? Sie wollen mir doch nichts von einem Sachverständigen erzählen. Mir, einem Willensdorf, der schon der Kronprinzessin Yolanda und der weltberühmten Pianistin Annie Fischer Klaviere verkauft hat und dem Professor Kodai. Wer ist denn der berühmte Sachverständige? Man hat mir Herrn Auerhahn empfohlen. Ja, den Auerhahn. Da muss ich aber lachen. Das ist ein Halunke sondergleichen, ein Klavierprobereiter, ein Flügelgaukler, der wiederholt wegen falscher Schätzung und Bigamie bestraft wurde. Hm? Sein Trick ist, dass er bei den Damen um ihre Hand anhält. Hat er das bei Ihnen nicht versucht? Nein. Bitte, wo denken Sie hin? In meinem Alter. Das wundert mich beinahe. Passen Sie auf, meine Gnädigste. Sie dürfen sich mit solchen kriminellen Elementen wie dem Auerhahn in kein Gespräch einlassen. Von einem solchen Erinnerungsstück soll man sich nur um den Warenwert trennen, oder aber gar nicht. Okay. Schließlich dürften auch Sie nicht in der Lage sein, die Tausender zum Fenster hinauszuwerfen. Ja, ja, das ist schon richtig. Von meiner bescheidenen Pension kann ich... Darf ich Sie noch bitten, ja? Dass Sie ein paar tiefere Töne anschlagen, denn... Meine Gnädigste, bei einem bedeutenden Musikinstrument ist immer das tiefe Register entscheidend. Also gut. So? Na wunderbar. Ausgezeichnet. Fabelhaft. Und jetzt vielleicht noch ein paar von den höchsten? Danke, es genügt. Hallo? Ja? Wie fein und kräftig Ihr Anschlag ist. Aber nein. Nein, ich habe doch so lange nicht gespielt. Ich sag ja, ich habe nicht einmal den Deckel aufgemacht. Meine Finger finden doch kaum die Tasten. Im Gegenteil, es war schön, wahrhaftig, sehr schön. Nein, ich bin doch ganz außer Übung. Das ist doch schrecklich, nicht wahr? Wie können Sie nur so etwas sagen, meine Gnädigste? Es ist eine Sünde, dass Sie nicht mehr spielen. Bei Ihrer Musikalität. Sie sind eine echte Künstlerin. Ach ja, es war sogar die Rede davon, dass ich aufs Konservatorium gehen sollte. Als ich noch nicht verheiratet war, da haben wir Hauskonzerte veranstaltet, jeden Donnerstag. Kammermusik. Damals tauchten Stravinsky und Bartok auf. Mein Gott, wie viel wir darüber diskutiert haben. Ich bekam dieses Klavier zum 20. Geburtstag. Mein Gott, das war ein Glück. Und so oft ich daran vorbeigegangen bin, habe ich es gestreichelt. Und jetzt, wenn ich eine so indiskrete Frage stellen darf, warum verkaufen Sie es jetzt? Ja, wissen Sie, Herr von Willensdorf, ich konnte bisher meinem verstorbenen Mann nicht einmal einen Grabstein setzen. Und ich bin auch einfach nicht mehr in der Stimmung, um zu spielen. Und dann bin ich auch krank. Ich hoffe, es ist nichts Bedenkliches. Ja, wissen Sie, das Herz, ne? Ach, bitte, wenn Sie sich schonen, damit können Sie 100 Jahre alt werden. Ja. Und Sie gehen nicht aus? Nein, nein, nur ganz selten, ausnahmsweise. Sehen Sie also? Sie haben das Geld wirklich nötig. Schon deshalb darf man so ein wertvolles Instrument nicht unbedacht verschleudern. Ja, und welche Summe soll ich dann den Käufer nennen, wenn Sie mit ihm herkommen? 10.000? Nun verlangen Sie getrost 11. 11? Und später werden wir schon miteinander abrechnen. Ich beeile mich also und schaffe den Betreffenden herbei. Küss die Hand! Na, das haben wir hübsch in der Höhe getrieben. 11.000 Mark, das will schon was heißen. Wie könnte man noch daran drehen? Gustav von Willensdorf. Einst gehörte ganz Willensdorf samt Wäldern und Ackerland. Ist dieser Willensdorf verheiratet? Ja, könnte es eine gewisse Frage andererseits. Ah, blendend. Ja, das wird eine gute Story. Hallo? 14.065? Ich bitte um Verzeihung und erlauben Sie mir zunächst, mich vorzustellen. Ich heiße Helene Ritter. Wie bitte? Was wünschen Sie? Ist es wegen des Klaviers? Nein, bitte, das heißt doch, diese ganze Angelegenheit ist mir so peinlich, dass ich gar nicht weiß, wie ich fragen soll. Aber worum handelt es sich denn eigentlich? Verzeihen Sie, hat Sie vorher nicht ein gewisser Herr Willensdorf angerufen? Warum interessiert Sie das, wenn ich fragen darf? Er hat von hier aus angerufen und ich war nicht im Zimmer. Ich habe gerade gebadet und nur halb zuhören können. Dann ging er schnell weg. Ich habe aber seine Tageszeitung gefunden und darin ist das Inserat von dem bösen Dörfer angekreuzt. Hat er mit Ihnen gesprochen? Und wenn er mit mir gesprochen hätte? Also doch! Es ist schrecklich, fürchterlich, fürchterlich! Aber was ist denn daran fürchterlich? Ich verstehe kein Wort. Das Fürchterliche daran ist, dass er sich wieder mit Klavieren befasst. Und wie oft hat er es mir schon versprochen, dass er es nie mehr... Wie, bitte? Sie meinen damit, dass dieser Herr Willensdorf... Das heißt, dass ich ihm kein Vertrauen schenken dürfte? Mein Gott, hier kniete er vor mir und beteuerte hoch und heilig, dass er niemals, nie mehr im Leben mit Klavieren, nie... Oh, ich bin ganz bestürzt. Wer ist denn dieser Willensdorf? Ein Hochstapler? Nein, keineswegs. Ein Ehrenmann ist er, ein Ehrenmann, durch und durch. Wenn ihn jemand kennt, so bin ich es. Oder warum reden Sie denn dann von einem Malheur oder sowas? Bitte, wenn ich ganz aufrichtig sein darf. Und ich darf doch aufrichtig sein. Ja, bitte. Der Willensdorf kauft kein Klavier. Er kauft kein Klavier? Nein, meine Dame, er kauft nie eines. Er ist ein durchaus korrekter, wohlerzogener Herr, von einer Herzensgüte sondergleichen, nur eben kauft er kein Klavier. Ja, aber er hat mich doch angerufen. Hat mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass ein ernsthaft interessierter Kunde... Nein, er hat keinen Kunden. Ich sage Ihnen, er hat einen Tick. Er sucht sich ein Inserat aus, geht hin, verhandelt, spielt auf dem Klavier, schwatzt ungereimtes Zeug und weiter ist nichts. Er hat weder Geld noch einen Kunden. Er befriedigt damit seine Fantasie. Bitte, stellen Sie sich das doch vor. Einmal ist er sogar damit zu Professor Koderli gegangen. Was ich neben ihm auszustehen gehabt habe, darüber rede ich besser nicht. Sind Sie, wenn ich fragen darf, eine Angehörige des Herrn von Willensdorf? Ja, leider, ich muss mich schon so nennen. Seit 17 Jahren, obwohl wir nicht geheiratet haben. Es ist eine lange, bittere Geschichte, verehrte gnädige Frau. Ich wollte Sie nicht langweilen damit. Es ist unbegreiflich. Ein Herr aus einer uralten, vornehmen Familie. Vornehmen Familie? Wieso? Was hat er Ihnen für einen Namen genannt? Er hat ihn buchstabiert. Ich habe mir das notiert. Von Willensdorf mit W und keinem V am Anfang und 2F am Schluss. Mein Gott, also auch das noch. Nein, bitte ergebenst, er ist kein von Willensdorf mit 2F am Schluss. Er ist nur seinerzeit von Willensdorf hierher übersiedelt. Von Willensdorf mit einem F und hat seinen Namen verdeutscht. Ursprünglich hieß er Wanneck mit V am Anfang. Wanneck? Wanneck, ja. Wanneck. Gnädige Frau. Oh. Ich halte das nicht länger aus. Ich bin eine solide, berufstätige Frau. Ich habe mir eine Existenz geschaffen. Jetzt aber ist das Maß voll. Ich halte das nicht mehr aus. Aber bitte, bitte, beruhigen Sie sich, liebes Fräulein oder Frau. Ich weiß ja nicht, wie ich Sie nennen soll. Ich kann aber Ihren Schmerz durchaus nachempfinden. Und ich sage Ihnen nur eines. Vertrauen Sie auf Gott. Er wird Ihnen helfen. Glauben Sie mir, glauben Sie an Gott. Verzeihen Sie mir. Ich stamme aus einer frommen Familie. Ich habe zwei Brüder, die Geistliche sind. Ich kann aber an nichts und niemanden mehr glauben. Ich bin so verzweifelt, in einem Seelenzustand. Aber meine Liebe, erlauben Sie mir, nachdem Sie mich mit Ihrem Vertrauen schon beehrt haben, man muss dieser Sache ein Ende bereiten. Nehmen Sie sich zusammen und machen Sie ein Ende. Ein für alle Mal. Ja, das werde ich tun. Ich werde dieser ganzen Sache ein Ende bereiten. Ein für allemal. Hier im Nachtisch habe ich das Schlafmittel. 6 volle Schachteln Seminar. Ja, um Gottes Willen. Ich kann meine kluge Voraussicht nicht genug segnen, dass ich es gesammelt habe. Schlafen, nur schlafen. Das ist mein einziges Verlangen. Glauben Sie mir, meine teure, gnädige Frau, schlafen und die mir erwarten. Aber wie kann man denn so reden? Schämen Sie sich. Was soll denn ich sagen? Ich allein lebe, krank und von allen verlassen. Glauben Sie, ich hätte nicht daran gedacht, als die Nachricht über meinen armen Sohn kam. Ich habe das Gift hier aufbewahrt. Ich tat es von einem Fach ins andere. Und wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich nicht alles erlebt habe. Was für ein gut aussehender Soldat er war, als er zum ersten Mal in Uniform heimkam. Mit dem schönen Kavalleriesäbel. Und dann noch verfluch, ich sah dir 100 Mal, 1000 Mal, diesen Tag, an dem er Soldat geworden ist. Hat dir Sohn bei den Husaren gedient? Nein, nicht bei den Husaren, bei den Pionieren. Aber die trugen auch diese Säbel wie die Husaren. Also bitte, bitte, Sie versprechen mir, nicht wahr, dass Sie vernünftig sind und dass Sie das Schlafmittel noch heute wegwerfen. Gnädige Frau, ich habe Sie noch nicht gesehen, aber ich muss es Ihnen sagen. Sie sind ein wahrer Mensch, ein wundervoller Mensch. Ich kann Ihre Kraft, Ihren Verstand nur bewundern. Naja, ja, aber was soll ich denn dem Herrn Banektorf oder wie der heißt, sagen, wenn er mich nochmal anruft. Bitte, sagen Sie ihm, dass das Klavier bereits verkauft ist. Aber bitte, als Frau zu Frau, sagen Sie ihm beileibe nicht, dass ich Sie angerufen habe. Nein. Können Sie sich ganz fest auf mich verlassen. Bitte. Und wenn Herr Wilnsdorf aber aufdringlich wird und darauf besteht, dass er ja kommen will, er hat nämlich gesagt, dass er noch heute Abend... Wissen Sie was, gnädige Frau? Nein. Dann rufen Sie mich bitte an. Ich gebe Ihnen meine Nummer. Ja. Im Buch finden Sie sie nicht. Das ist ein neuer Anschluss. Ja. Notieren Sie bitte 181231. Ja, Moment. 181231. Und Herr Wilnsdorf kann sagen, was er will. Lassen Sie sich nicht beschwatzen. Ich kenne ihn gut. Er ist imstande, jeden zu überreden. Sie schenken ihm keinen Glauben. Ich kann mich auf Sie verlassen. Okay. Was er auch sagt, rufen Sie erst mich an. Versprechen Sie es mir? Ja, Sie können sich auf mich verlassen, meine Liebe. Und beruhigen Sie sich. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für das Verständnis, für die Menschlichkeit. Ich danke Ihnen für alles. Leben Sie wohl. Es wird immer komplizierter, meine Herren. Die internationale Lage steckt voller Komplikationen. Jetzt aber schnell, Monsieur de Wilnsdorf. C'est votre tour. Christian, ich bin es, Wilnsdorf. Aber habe ich schon 20 Mal versucht, war jedes Mal besetzt, die Nummer. Ich bitte Sie, Herr... Bitte unterbrechen Sie mich nicht, pardon, aber ich habe jetzt keine Zeit. Der Kunde ist hier, wartet auf mich im Taxi, ich spreche aus einer öffentlichen Zelle. Es ist alles vorbereitet, alles arrangiert, in 10 Minuten sind wir dort. Strohgasse 74, nicht wahr? Bitte, Herr Wilnsdorf, die Sache ist nicht mehr aktuell. Das Klavier ist bereits verkauft. Was sagen Sie bitte? Wieso verkauft? Das ist unmöglich. Ich wiederhole, es ist nicht mehr aktuell. Also bitte, meine Gnädigste, machen Sie keine Witze mit mir. Ich sagte, der Käufer ist da, er sucht genau das Instrument, englische Mechanik, kreuzseitig Bösendorfer. Draußen wartet jemand vor der Zelle. In 10 Minuten sind wir an Ort und Stelle. Nein, kommen Sie nicht, es ist verkauft. Es ist aber doch keine Viertelstunde her, dass ich... Der Auerhahn. Nicht wahr? Der hat mir die Suppe versalzen. Ich hab's gewusst, dass dieser Schmutzwink es nicht ertragen kann, wenn ich ein paar Pfennige verdiene. Warum haben Sie sich mit ihm eingelassen, gnädige Frau? Er wird Sie überlisten, er wird Sie betrügen. Glauben Sie mir, es kann keine saubere Sache sein, wenn sich der Auerhahn einmischt. Ich bedauere, mein Herr. Guten Abend. Hallo? Ich bitte Sie, gnädige Frau. Aha. So leicht kommt sie aber nicht davon. Hallo, Frau Krumbiegel. Nein, Frau, hängen Sie bitte nicht ein. Ein Wort, nur noch ein einziges Wort. Ich bin in eine unmögliche Situation geraten. Wir haben uns doch vorhin in jeder Hinsicht geeinigt und jetzt plötzlich... Sagen Sie, hat sie nicht eine gewisse Helene Ritter angerufen? Nein? Bestimmt nicht? Weshalb nehmen Sie das an? Nicht wahr, sie hat das angerufen. Und Sie haben lange mit ihr gesprochen. Ich war bei ihr, von ihr aus habe ich sie vorhin angerufen, sie hat es gehört, auch meine Zeitung habe ich bei ihr gelassen. Ah, ja, ich sehe, das ist ganz ihr Stil. Bitte, gnädige Frau, dieses Frauenzimmer verfolgt mich, es ist ihr Lebensziel, mich zugrunde zu richten. Sie lauscht, sie horcht, sie spioniert mir nach wie ein Geheimpolizist, verleumdet mich überall, denunziert mich, schwärzt mich an. Sie verbreitet das Gerücht, dass ich kein Klavier kaufe, dass ich nervenkrank sei und leeres Zeug plappere. Sie spürt alle meine Kunden auf und wickelt sie ein. Nicht wahr, auch sie hat Helene abgeschreckt. Ja, aber weshalb nehmen Sie denn an, dass diese Dame Sie verfolgt? Was sollte sie denn damit erreichen? Rache! Sie tut es aus reiner Rache. Bitte, gnädige Frau, ich habe diese Frau einst geliebt. Aber wir haben schon lange gebrochen, glauben Sie mir. Es war nicht mein Fehler. Ich bemitleide sie, weil sie im Grunde genommen ein unglückliches Geschöpf ist. Ich besuche sie zeitweise, unterstütze sie, gebe ihr Geld. Eben noch habe ich ihr 2 Kilo Griesmehl als Geschenk mitgebracht. Das ist der Dank dafür. Sie würden es kaum glauben, gnädige Frau. Helene macht mir sogar meinen Namen streitig. Sie verbreitet das Gerücht, dass ich Wanneck heiße. Ich, dessen Familie seit 1436. Nicht wahr, es ist noch nicht verkauft, ihr Bösendorfer. Sie dürfen so eine Chance nicht verpassen. Teure, gnädige Frau, sagen Sie dem Käufer 13.000, sagen Sie ihm 14.000. Ich werde alles übernehmen, alles ausfechten. Nur so etwas sollen Sie mir nicht antun. Bitte. Bitte, mein Herr, für mich ist die ganze Angelegenheit so kompliziert, unübersichtlich. Was ist dabei kompliziert? Das ist die glatteste, flotteste Transaktion, die überhaupt existieren kann. Hier ist der Kunde im Taxi, hat das Geld bei sich. Wovor haben Sie denn Angst? Ich kann jetzt keine Antwort geben. Bitte kommen Sie vielleicht morgen. Ach nee, Frau, morgen ist mein Kunde nicht mehr her. Er muss doch zurück nach Schrobenhausen. Schrobenhausen? Ja, bitte sehr. Deshalb ist die Sache so dringend. Der Betreffende ist Arzt in Schrobenhausen. Da hat mich doch soeben... Der Arzt aus Schrobenhausen, der Dr. Paulheim, der hat mich angerufen. Vor weniger als einer Stunde. Der hat mir doch mitgeteilt, dass er in der Frühe mit dem Nachtschnellzug eintreffen wird. Nun, das dürfte der andere Arzt gewesen sein. Ich kenne nämlich 2 Ärzte in Schrobenhausen, Dr. Sterzt und Dr. Paulheim. Paulheim, ja, genau. Wie? Ja. Und beide wollen ein Klavier kaufen? Und beide einen Bösendorf? Ja, das ist es ja. Die beiden wetteifern unausgesetzt miteinander. Baut einer eine Garage, dann lässt der andere einen Palast für sein Auto bauen. Kauft Dr. Sterz sich einen Hund, dann kauft der Dr. Paulheim sofort einen Bernhardiner. Ganz Schrobenhausen lacht schon über sie. Wir können aber gerade deshalb einen schönen Preis erzielen. Nein, nein, ich habe aber gerade dem anderen Doktor 5.000 Mark gesagt. Stellen Sie sich doch vor, wie unangenehm es wäre, wenn das herauskäme. Nein, bitte, bitte... Bitte, ich will es mir bis morgen noch überlegen. Wie könnten wir es lassen und verschieben, wenn der Kunde schon hier ist? Gnädige Frau, liebe gnädige Frau, schenken Sie mir keinen Glauben. Glauben Sie dieser übergeschnappten Person, der Helene Ritter, dieser chronischen Säuferin? Wer trinkt? Helene, haben Sie es denn nicht gemerkt? Einen halben Liter Rum pro Tag, das ist so ihre Ration, keine Kleinigkeit. Selbst einem Seemann würde es Ehre machen. Auch jetzt war sie sternhagelvoll, als ich von ihr wegging. Dann weiß sie nicht mehr, was sie spricht. Sie badet fortwährend, telefoniert dauernd, spricht mit Kreti und Pleti, flötet über ihr Seelenleben, weint in den Hörer, droht mit Selbstmord, jedes Mal dasselbe Programm. Und Sie sind ja auch noch aufgesessen, meine Liebe? Hören Sie bitte, ich bin völlig verwirrt. Rufen Sie mich später wieder an. Aber bitte blamieren Sie mich nicht vor meinem Kunden, vor so einem ernsten Doktor aus der Provinz. Wir können die Angelegenheit sofort perfekt machen oder wir müssen sie ganz lassen. Schließlich annonciert man Unmengen von Klavieren. Schauen Sie sich die Zeitung an, da stehen noch etwa 5 Adressen. Ich bitte Sie. Ich kann jetzt gar nichts anderes sagen. Der Zeitpunkt ist ungelegen. Meine Dame, begreifen Sie nicht, wenn wir ihn diesmal nicht festnageln. Sie werfen doch eine Menge Geld zum Fenster hinaus. Soll ich ihm, wenn Sie wollen, 15.000 zahlen? Hören Sie bitte auf, mein Herr. Wenn Sie wollen, rufen Sie mich später wieder an. Ich bring Sie um. Ich drehe den Hals um. Ich gehe sofort zu ihr und mache sie kalt mit diesen meinen Händen. Jesus, Maria, was reden Sie denn da? Ich bring Sie um, glauben Sie mir. Es ist mein Ernst. Das geht nicht so weiter. Man soll mich verurteilen. Man soll mich aufknüpfen. Es ist mir ganz egal. Also so weit sind wir schon. 15.000 und dazu ein kleiner Mordversuch. Absicht. Oder aber nur Totschlag im Affekt. Ein interessantes juristisches Problem. Das Ende war allerdings etwas gewaltsam. Eine allzu rasche Wendung. Also wir werden schon sehen. Meiner Ansicht nach wird sie mich anrufen. Na los, los. Hat sie die Nummer nicht notiert? 18-12-31? Worauf warten wir, Verehrteste? Frau Cornelia Krumbiegel, Strohgasse 74, dritter Stock links. Es handelt sich um ein Menschenleben. Jede Sekunde der Verzögerung kann verhängnisvoll sein. Also nicht. Totaler Reinfall. Ich habe den Schluss verhunzt mit dem Würgen. Aha, aha, also doch. Na schön, wir können ein wenig warten. Sie soll ruhig noch läuten. Was machen wir jetzt? Hallo? Nein, das ist falsch. Hallo? Ich bitte? Hallo? Hallo? Hallo? Wer spricht bitte? Fräulein Ritter? Was für ein Fräulein? Wen suchen Sie bitte? Bitte, 18-12-31? Jawohl, 18-12-31. Ja, wohnt Helene Ritter nicht bei Ihnen? Hier ist die Wohnung des Schauspielers Lautermann. Das verstehe ich nicht. Wer ist denn am Apparat? Ich bin der Diener. Ich kann Herrn Lautermann momentan nicht an den Apparat rufen. Er rasiert sich gerade. Wen darf ich melden? Ja, bitte. Mich hat vorhin eine Dame angerufen und diese Nummer angegeben. Das ist 18-12-31. Die Nummer stimmt. Das ist mir rätselhaft. Ich habe nämlich ein Klavier annonciert und darauf meldete sich eine Dame. Vielleicht war das ja auch ein dummer, schlechter Scherz. Aber allerdings hat sie mich ganz verzweifelt gebeten, dass ich sie zurückrufen soll. Und Victor zu üben, Etüden zu spielen, wie er das nennt. Es ist eine Art von Training, ein Warmwerden vor der Aufführung. Aber ich bitte Sie, ich habe eine Damenstimme gehört. Ach, ach, Dame, das ist für den Herrn Künstler einerlei. Damenstimme, Männerstimme, altes Weib, kleines Kind. Er macht alles vollkommen nach. Er hat ein breites Register. Er ruft diesen oder jenen an, improvisiert eine kleine Übung, der Situation entsprechend. Wie es ihm gerade einfällt. Aber er hat doch seine Nummer angegeben. Ja, ja, bei gelungenen Kreationen pflegt er manchmal die Nummer anzugeben, damit er später weitermachen kann. Er gestaltet seine Figuren sehr nuanciert, realistisch. Heute hat er in irgendeiner Klavierangelegenheit telefoniert. Bitte, bitte, jetzt holen Sie Herrn Lautermann an den Apparat. Leider kann er jetzt nicht kommen. Er macht seine Toilette und danach muss er sofort ins Theater. Dann sagen Sie Ihrem Herrn, ich bin eine alte, kranke Frau. Er soll sich andere aussuchen, mit denen er sich unterhalten kann. So etwas geht nicht. Das darf man mit einer schutzlosen, mit einer hilflosen alten Frau... Hallo? Hallo, ich bitte Sie... Sie hat eingehängt. Na? Hoffentlich ist dir nichts zugestoßen. Verdammt. Warum nimmt sie nicht ab? Bitte nehmen Sie doch den Hörer ab. Naja, sie kann ja auch in die Küche oder ins Badezimmer gegangen sein. Herzkrank, hat sie gesagt? Um Gottes Willen, sie wird doch nicht wegen dieses Unsinns ein... Frau Krumbiegel, liebe Frau Krumbiegel, sagen Sie doch etwas. Ich weiß, dass Sie dort sind, ich weiß, dass Sie das Klingeln hören. Gut, noch dreimal klingeln, dann eins, zwei, drei. Na, wenn der jetzt kaputt gegangen ist. Gott sei Dank, funktioniert noch. Strohgasse 47? Hallo? Na, endlich. Endlich. Warum haben Sie sich vorher nicht gemeldet? Wer spricht denn, bitte? Es fehlt Ihnen doch hoffentlich nichts. Nein, aber wer sind Sie denn? Wer spricht dort? Ich bin's noch einmal. Erkennen Sie meine Stimme nicht? Sie haben vorhin mit mir gesprochen und auch vorher schon und davor auch schon. Es war immer ich. Wer? Der Schauspieler? Nein, ich bin kein Schauspieler. Das heißt, ich spiele nur so ganz Privatkomödie. Das Ensemble besteht aus einer einzigen Person und das Publikum desgleichen. Wissen Sie, das ist eine Zerstreuung für mich, eine Passion. Was anderen Leuten das Kino ist, ein Fußballspiel, der Alkohol oder die Liebe. Um 6 Uhr abends komme ich nach Hause und führe Telefongespräche. Ein Anruf kostet nur ein paar Pfennige. Mein Gott, das kann man sich noch leisten. Ich suche mir ein Inserat aus und überlasse das Übrige der momentanen Inspiration. Ich war der Hauptmann Falke, ich war Hansel und die Oma... Das waren Sie? Auch Schrobenhausen? Das nicht! Von auswärts kann ich nicht anrufen. Aber die anderen, ja. Gustav von Willensdorf, Helene Ritter, der Diener des Künstlers Lautermann. Das kann ich nicht glauben. Obwohl es gar nicht so schwer ist, nur Sprechtechnik, sonst nichts. Nee, Frau, hier spricht Hauptmann Falke, frisch, fromm, fröhlich, frei. Oma, ich will ein Butterbrot haben. Sei still, Hansel. Ich bin es, Christian von Willensdorf, mit W am Anfang und 2 M am Schluss. Nein, bitte, nicht Willensdorf. Früher hieß er Wanneck, er kauft aber kein Klavier. Hier spricht der Diener, Herr Lautermann hat ein breites Register. Nicht wahr? Jetzt haben Sie es gehört. Also, wissen Sie, das ist schon eine Frechheit. Ich verbitte mir solche Scherze. Wie kommen Sie eigentlich dazu, mich derart zu belästigen? Hallo? Was denn? Sie hat wieder eingehängt? Nicht doch. Nein. Das ist schlecht. Eine so schöne Gesprächsserie. Eine neue Nuance wäre notwendig. Ein Anheben der Qualität, eine psychologische Point. Bitte hören Sie mich an. Hallo? Ich höre Ihre Stimme an, gnädige Frau, dass Sie misstrauisch sind. Haben Sie bitte keine Angst, ich schwöre, das ist mein letzter Anruf. Auch jetzt rufe ich Sie nur an, um Sie um Verzeihung zu bitten. Bitte sagen Sie, wie lange wollen Sie mich eigentlich noch quälen? Ach, ich muss zugeben, es war ein schlechter Scherz, ein dummer, böser Streich. Ich bin ein elender Kerl, ein Telefongangster, ein Telefonhalbstarker. In meinem Personalausweis steht geschieden. Man kann doch nicht eintragen, dass sie mich verlassen hat. Ich lebe auch allein und rede nicht so. Ich bin im schlechtesten Alter, ich bin 40. Vielleicht wird es später besser. Sie sind ein junger Mann. Sie könnten sich wieder verheiraten. Wissen Sie, ich befürchte, dass ich ansteckend wirke. Ich glaube, dass meine Frau recht gehabt hat, als sie mich verließ. Ich begreife, dass Sie es nicht leicht haben. Aber sehen Sie, ich bin krank. Lassen wir jetzt das Ganze. Machen wir Schluss. Bitte hängen Sie noch nicht ein. Es tut gut, mit Ihnen zu reden. Sie sind so lieb, so fein und verstehend. Nein. Ich ziehe den Stecker heraus. Dann erlauben Sie mir doch, dass ich Sie ein andermal anrufe. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich werde meine eigene Stimme hören lassen. Oder wissen Sie, was mir eingefallen ist? Fassen Sie es bitte nicht als Zudringlichkeit auf. Es wäre aber schön, wenn ich Sie einmal besuchen könnte. Nein, geben Sie mir gar keine Antwort. Ich verlange was anderes von Ihnen. Es darf Sie nicht überraschen. Wollen Sie mir nicht ein wenig vorspielen? Ja, jetzt sofort. Das Klavier steht doch dort ganz in der Nähe. Für Elise. Oder vielleicht ein wenig Mozart. Sie dürften es kennen. Sie können es sicher spielen. Da, tam, tam, da, tam, tam, tam, tam, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Fürchterlich falsch, was? Hören Sie, so geht es nicht. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Hallo, hallo. Hören Sie es nicht, bitte? Hallo! Hallo! Seit wann rede ich denn in die leere Luft? Sie nimmt nicht ab. Schade. Obwohl diese letzte Kreation ziemlich erlebt war. Hallo? Gehen Sie auf Rattenfang mit dressierten Mardern? Sie hörten Bösendorfer, ein Hörspiel von Ferenc Korinti. Aus dem Ungarischen übersetzt von Gaspar Scholtes. Mit Helmut Qualtinger, Inge Birkmann und Rosemarie von Schach. Regie in dieser Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1969 führte Horst Löbe.